gesehen. Auf der Straße, so ganz plötzlich stand sie da. Ich hielt kurz an und blieb stehen. Ich nahm sie mit, denn ich wollte mehr erfahren. Ich hab die Straßen gefragt, sie sind unendlich weit und ich ging für länger mit. Schritte auf grauem Belag, sie wissen alles und bleiben meistens ungefragt. Und ich sammle die Bilder, Gedanken, Perspektive und Melodien. Und ich lauf durch den Regen, auch wenn ihn keiner mag, ich find ihn schön. Ich hab den Tod mal gesehen, für ne Weile schlich er mir klammheimlich nach. Hab gelernt, nicht zurückzusehen, wenn man sonst stolpert beim Vorwärtsgehen. Ich hab die Straßen gefragt, sie sind unendlich weit und ich ging für länger mit. Schritte auf grauem Belag, sie wissen alles, doch bleiben meistens ungefragt. Und ich sammle die Bilder, Gedanken, Perspektive und Melodien. Und ich lauf durch den Regen, auch wenn ihn keiner mag, ich find ihn schön. Find ihn schön. Wunderschönen guten Abend, Rock am Hinkelhof. Verdammt nochmal, wir sind die Band Grüne Raben. Und dieser Gitarrist heißt Chris Menius. Ist das schön. Ich bin hier, das muss ich kurz sagen, ich bin hier reingekommen und mir ging sowas von einer ab wegen dieser geilen Location, die hier auf die Beine gestellt worden ist. Das war echt widerlich. Und dafür mal ein richtig fettes Dankeschön an den frisch gegründeten Rock am Hinkelhof Verein. Das ist der Wahnsinn, das ist richtig geil. Dankeschön. Ja. Und im Übrigen sind wir auch ultra froh, dass wir hier heute für euch spielen dürfen. Der nächste Song heißt Weiterzusehen.